is net to, ik mag maar zoveel zorgen. Die nacht komt bij, toch is net to, die kinderen bellen slogen. Die mama is in storm, die zorgt voor haar kinder. Das leven is zo teil, die armoed trikt ze immer. Das leven is zo teil, die armoed trikt ze immer. Marigen, Marigen, du schaffst immer so viel. Das ist doch schon cool. Marigen, Marigen, du schaffst immer.